Meinungsherkunft und Meinungsbildung im Journalismus. Durch die Lektüre der Schweigespirale stieß ich auf die Untersuchungen von Walter Lippmann und Niklas Luhmann zur Bildung der öffentlichen Meinung. Beide befassen sich mit der zentralen Rolle, die die Medien bei der Wahrnehmung und Bildung der öffentlichen Meinung zukommt. Der amerikanische Journalist und Medienkritiker Walter Lippmann hatte sein Buch Public Opinion unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges geschrieben und bereits 1922 veröffentlicht. Seine eigentliche Wirkung entfaltete es jedoch erst viele Jahrzehnte später. Lippmann stellt in Frage, dass sich die meisten Menschen ihre Meinung, zu welchem Thema auch immer, durch sorgfältiges Sammeln von Informationen und deren abwägende Beurteilung bilden. Dazu fehlen ihnen die Zeit und auf den meisten Gebieten auch die Sachkunde. Meinungsbildung erfolgt vielmehr mit dem Mittel anschaulicher Stereotype, die dem Geist und Gemüt eine anstrengungsarme Orientierung erlauben und gleichzeitig eine beruhigende Gewissheit vermitteln. Aus seiner Zeit nennt Lippmann Fortschritt als positives und Kollektivismus als negatives Stereotyp. Das Stereotyp, so führt Lippmann aus, spart uns nicht nur Zeit in einem geschäftigen Leben und ist ein Verteidigungsmittel unserer Stellung in der Gesellschaft, sondern will uns vor all den bestürzenden Wirkungen bewahren, die entstehen, wenn wir die Welt als unveränderlich und in ihrer Ganzheit sehen wollen. Je nach dem Wissen, den Erfahrungen und den Gefühlen, die der Betrachter einbringt, sieht Identisches ganz unterschiedlich aus. Die Vielfalt einer Sache erschließt sich nur dem Experten. Zitat: Aber auf dem Gebiet der öffentlichen Meinung können nur wenige Leute Experten sein, denn unser Leben ist so kurz. Wer Fachmann ist, ist es nur auf einem kleinen Gebiet. Zitat Ende. Deshalb ist es ganz unvermeidlich, dass die Menschen bei ihrer Meinungsbildung auf vielen Gebieten zu Stereotypen greifen, die umso schlagkräftiger sind, je mehr sie Träger von Gefühlen sind. Nölle Neumann nennt schöne Beispiele gefühlsbeladener Stereotype aus den 70er Jahren. Kopf ab Politiker für Befürworter der Todesstrafe. Berufsverbot für das Verbot der Beschäftigung von Links- oder Rechtsradikalen im öffentlichen Dienst. Der Mann, der ein Todesurteil vergisst. Gemeint ist der ehemalige Ministerpräsident Filbinger als Marinerichter im Zweiten Weltkrieg. Lippmann schreibt: Wer sich aber der Symbole bemächtigt, die für den Augenblick das öffentliche Gefühl beherrschen, beherrscht hierdurch in starkem Maße den Weg zur Politik. Ein Politiker oder eine Interessengruppe, die sich zum Herrn eines geläufigen Symbols machen kann, ist der Herr der augenblicklichen Lage. Gefühlsbeladene Gedankenbilder können sehr machtvoll sein. Ein Wahrheitsanzeiger sind sie nicht, und zudem sind sie vergänglich. Nölle Neumann veranschaulicht das so: Wie Gewitterwolken stehen die Stereotype im Meinungswetter einer bestimmten Zeit. Wenig später können sie vollkommen verschwunden sein. Niemand sieht sie mehr. Das Verhalten von Menschen, von Politikern, die sich unter den Gewitterwolken duckten, wird für später Gekommene unerklärlich. Sogar für denjenigen, der sich duckte. Er kann später die Sache, die Druckverhältnisse nicht mehr beschreiben und muss nach einer Ersatzerklärung suchen. In Deutschland spiegelt sich das in der Kommentierung und Bewertung von Vorgängen aus der Zeit des Nationalsozialismus oder der DDR-Diktatur. Nur der, der diese Zeiten erlebte oder im unmittelbaren Anschluss aufwuchs, kann sich ein Bild von den Druckverhältnissen machen, die auf die Menschen einwirkten und ihr Verhalten bestimmten. Wer das nicht kann, macht häufig den Fehler, nach den Maßstäben seiner eigenen Zeit zu urteilen und so die damaligen Konflikte und Prägungen zu verfehlen. Die Berichterstattung über die Zeit des Dritten Reiches verfolge ich seit Mitte der 50er Jahre bis heute. Sie wurde umso oberflächlicher und, was die Beurteilung des Verhaltens von Menschen in einer Diktatur angeht, umso arroganter, je später die kommentierenden Journalisten geboren wurden. Lippmann beschreibt die Herausbildung und die Macht der positiven und negativen Stereotype am Beispiel der Emotionen, die der Erste Weltkrieg ausgelöst hatte. Zitat: Neben der Heldenverehrung gibt es jedoch auch die Austreibung von Teufeln. Derselbe Mechanismus, der Helden hervorbringt, schafft auch Teufel. Wenn alles Gute von Joffre, Foch, Wilson oder Roosevelt kam, so hatte alles Übel seinen Ursprung in Kaiser Wilhelm, Lenin und Trotzki. Zitat Ende. Nach Walter Lippmann braucht der Mensch die gefühlsbeladenen Stereotype, um sich in einer unübersichtlichen Welt, die sein Fassungsvermögen weit übersteigt, zu orientieren. Zitat: Wir sind nicht ausgerüstet, dass wir es mit so viel Subtilität, mit so großer Vielfalt, mit so vielen Verwandlungen und Kombinationen aufnehmen können. Obgleich wir in dieser Umwelt handeln müssen, müssen wir sie erst in einem einfacheren Modell rekonstruieren, ehe wir damit umgehen können. Zitat Ende. Insofern spricht Lippmann von einer Pseudo-Umwelt, an der sich die Menschen orientierten. Hier kommt die Rolle der Medien ins Spiel, die eben diese Reduktion und Rekonstruktion der wirklichen Welt liefern. Und hier liegt auch ihre unvergleichliche Macht. Die Rekonstruktion geschieht nämlich durch rigorose Selektion dessen, was überhaupt berichtet wird. Nölle Neumann zitiert hier ein Wort des amerikanischen Sozialpsychologen Kurt Lewin, der von der Rolle der Medien als Gatekeeper sprach. Die Medien wählen ihre Berichterstattung nach dem News Value aus, dem, Zitat, klaren Sachverhalt, der sich widerspruchsfrei ermitteln lässt. Superlative, Konflikte, Überraschung. Das, womit sich der Leser identifizieren kann, also Nähe örtlicher oder psychologischer Art, persönliche Betroffenheit, das, was für den Leser Konsequenzen hat. Indem so die Auswahlregeln der Journalisten weitgehend übereinstimmen, kommt eine Konsonanz der Berichterstattung zustande, die auf das Publikum wie eine Bestätigung wirkt. Zitat Ende. Nun weiß jeder, dass sich Fragen der Selektion von der Prägung durch eigene Gefühle, Einstellungen und Werte gar nicht trennen lassen. Das gilt gleichermaßen für die Partnerwahl, den Autokauf oder die Entscheidung darüber, welche Nachrichten in einem Medium wie berichtet werden sollen und welche eben nicht. Lippmann meint, Zitat, dass das Stereotypenmodell im Zentrum unserer Kodizes weithin vorausbestimmt, welche Tatsachengruppen wir sehen und in welchem Licht wir sie sehen wollen. Zitat Ende. Die Auswahl von Nachrichten in den Medien, die Art ihrer Wahrnehmung und die Färbung ihrer Wiedergabe durch die Medien sind also immer subjektiv. Einseitigkeit der Berichterstattung wäre nur dadurch zu verhindern, dass die Fülle unterschiedlicher Wahrnehmungsmöglichkeiten bei den berichtenden Journalisten selber ausreichend repräsentiert ist. Denn es gilt ja auch, was nicht berichtet wird, existiert nicht. Einen ähnlichen Ansatz wie Walter Lippmann entwickelte Anfang der 70er Jahre der deutsche Soziologe Niklas Luhmann. Die Funktion öffentlicher Meinung besteht für ihn darin, durch die Herstellung der nötigen Aufmerksamkeit, Zitat, ein Thema auf den Verhandlungstisch zu bringen. Das System, die Gesellschaft, kann nicht mit beliebig vielen Themen gleichzeitig fertig werden. Zitat Ende. Luhmann vermutet, Zitat, dass das politische System, soweit es auf öffentlicher Meinung beruht, gar nicht über Entscheidungsregeln, sondern über Aufmerksamkeitsregeln integriert wird. Zitat Ende. Durch die Regeln also, so formuliert es Nölle Neumann, die bestimmen, was auf den Tisch kommt und was nicht. Bei seiner richtigen Analyse übergeht Luhmann allerdings die Frage, ob die Gesetze der Mediengesellschaft so sind, dass auch die richtigen Themen auf die Tagesordnung kommen und gesellschaftlich verhandelt werden. Die Zweifel daran hat man bereits, wenn man einen beliebigen Zeitausschnitt näher untersucht. Diese Zeilen wurden Mitte Februar 2013 niedergeschrieben. Was war damals die vielleicht wichtigste Nachricht der vorvergangenen Wochen? Das war zweifellos der Übergang der finanziellen Verpflichtungen des irischen Staates aus der Bankenkrise auf die EZB. Ein Extremfall von Staatsfinanzierung durch die Notenbank, der nicht einmal durch eine besondere Notlage Irlands gerechtfertigt war. Die meisten Medien schienen diesen Vorgang und seine grundlegende Bedeutung für die Zukunft des Euroraums nicht einmal verstanden zu haben. Wenn sie ihn verstanden hatten, widmeten sie ihm nur minimale Aufmerksamkeit. Wer auf die Medien angewiesen war, um die Implikationen dieses Vorgangs zu verstehen, war schlicht verloren. Stattdessen beherrschten drei Nachrichtenkomplexe die Medien über Tage und Wochen. sowohl in den seriösen Blättern wie in den Boulevardmedien. Das spätabendliche Gespräch an einer Stuttgarter Bar im Januar 2012 zwischen dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Rainer Brüderle und der Stern-Journalistin Laura Himmelreich sowie die sich anschließende Sexismusdebatte, die Funde von Pferdefleisch in diversen Produkten der deutschen Lebensmittelindustrie, der Einschlag eines Asteroiden im Ural, der vorwiegend durch Glassplitter zerborstener Scheiben etwa 1000 Menschen verletzte. Das illustriert, bezogen auf einen zufällig ausgewählten Zeitpunkt, sehr schön die von Lippmann beschriebene Pseudorealität, wie sie von den Medien hergestellt wird. Hans-Matthias Keplinger hat bereits 1975 in seinem Buchtitel »Realkultur und Medienkultur« die von Lippmann geschilderte Problematik als Begriffspaar gefasst. Das grundsätzlich wohl unaufhebbare Problem der durch die Medien hergestellten Pseudorealität nimmt aber noch zu, wenn die Werthaltungen und Einstellungen der Journalisten sich systematisch und erheblich von denen der Bevölkerung unterscheiden. Exakt das ist in Deutschland, wie wohl auch in vielen anderen Ländern, der Fall. Und das bewirkt eine spezifische Verzerrung der von den Medien angebotenen Pseudorealität. Die Bedeutung dieser Verzerrung und die ihr innewohnenden Gefahren gehen über die Gefährlichkeit von Pferdefleisch und Meteoriteneinschlägen leider weit hinaus. Verwalter dieser Pseudorealität sind die Medien oder besser gesagt die dort handelnden Personen, nämlich die Journalisten. Das führt zu den beiden Fragen: Was wollen eigentlich Journalisten? Woher beziehen sie ihre Ansichten? Hans-Matthias Keplinger hat der Untersuchung der Medien und der Journalisten große Teile seines Forscherlebens gewidmet. Einige seiner Resultate gebe ich im Folgenden sehr gestrafft wieder. Erstens: Journalisten wollen Einfluss auf die Politik nehmen. Wie die Politiker auch, sind sie mehrheitlich der Meinung, dass der Einfluss der Medien auf die Politik größer ist als umgekehrt der Einfluss der Politik auf die Medien. Aber anders als die Politiker, die das tatsächliche Machtgefälle zu ihren Ungunsten kritisieren und sich für ein Machtgleichgewicht zwischen Medien und Politik aussprechen, meinen die Journalisten, dass der Einfluss der Medien auf die Politik noch erheblich größer sein sollte, als er tatsächlich ist. Zweitens: Journalisten sind im Konkreten eher Gesinnungsethiker als Verantwortungsethiker. Verantwortung für die Nebenfolgen einer Publikation lehnen sie mehrheitlich ab. Drittens: Die politischen Einstellungen der Journalisten bzw. der Medien, die sie vertreten, haben einen erheblichen Einfluss auf die Auswahl, Darbietung und Kommentierung von Nachrichten. Viertens: Journalisten meinen zwar, dass man grundsätzlich korrekt berichten sollte, aber sie meinen auch mehrheitlich, dass im Dienste einer guten Sache Übertreibungen erlaubt sind. Fünftens: Ordnet man politische Grundeinstellungen einem Links-Rechts-Schema zu, so zeigt sich, dass Journalisten in ihrer großen Mehrheit sowohl links von der Bevölkerung als auch links von ihrem eigenen Publikum stehen. Der letztere Punkt soll etwas näher ausgeführt werden. Keplinger definiert den Begriff Einstellung als, Zitat, Verhaltensdispositionen von Menschen, die erprobte Deutungsmuster liefern. Politische Einstellungen sind demnach Orientierungshilfen, die für das politische Denken und Handeln relevant sind. Zitat Ende. Keplinger wendet sich gegen die Auffassung, dass die Unterscheidung zwischen links und rechts heute gegenstandslos sei. Zitat: Gegen diese Behauptung sprechen neuere Studien, die einen klaren Zusammenhang zwischen der erwähnten Klassifikation und einem breiten Spektrum von Werten dokumentieren. Zitat Ende. Kernpunkt von Keplingers Einstellungsmessung ist die Selbsteinstufung von Journalisten, ob ihr aktuelles politisches Denken eher rechts oder links von bestimmten Bezugsgruppen ist. 63% ordneten ihr politisches Denken links von ihrem Vater, nur 8% rechts davon ein. 48% ordneten ihr Denken links von ihren Schulfreunden, nur 15% rechts davon ein. 46% ordneten ihr Denken links von ihrem Publikum, nur 7% rechts davon ein. 26% ordneten ihr Denken links von ihren Freunden, 9% rechts davon ein. Der letzte Ausreißer ist nicht weiter verwunderlich. Im Unterschied zu Eltern, Schulkameraden und Publikum kann man sich nämlich seine persönlichen Freunde aussuchen. Und die Sympathie zwischen Menschen, eine Voraussetzung für Freundschaft, ist meist umso größer, je ähnlicher ihre grundsätzlichen Lebenseinstellungen sind. Darum ist man seinen Freunden stets ähnlicher als dem Durchschnitt der Menschen. Offenbar fühlen sich vor allem Menschen vom Journalismus angezogen, die gesellschaftspolitisch eher eine kritische Grundhaltung haben. Dieses Prinzip der Selbstauswahl führt ja auch dazu, dass beispielsweise Juristen konservativer als der Durchschnitt der Gesellschaft sind oder dass in der Modebranche der Anteil der Homosexuellen überdurchschnittlich groß ist. Nicht der Beruf prägt die Einstellungen und Dispositionen, sondern diese suchen sich den dazu passenden Beruf. Von daher wäre es unvermeidlich, dass Journalisten im Durchschnitt links von der Bevölkerung stehen. Der Blick in die Geschichte des Journalismus seit Beginn des 19. Jahrhunderts zeigt ja auch, dass dies ein traditionelles Muster ist. Da aber Einstellungen der Journalisten, die Nachrichtenauswahl wie auch die wertende Färbung der Berichterstattung und die Kommentierung beeinflussen, muss man sich nicht wundern, dass sich die Berichterstattung der Medien im Durchschnitt links von den Auffassungen des Publikums bewegt und auch nur in Grenzen objektiv ist. Ein gewisses Gegengewicht mag darin liegen, dass die Eigentümer von Medien in bestimmtem Umfang über deren Grundausrichtung bestimmen. Dieser Versuch findet aber seine Grenzen in dem Bemühen, gute Leute zu finden. Und so kann man eine Linkstendenz der Berichterstattung auch in eher konservativen Zeitungen überall dort feststellen, wo das Auge der Chefredaktion nicht strikt auf einem Thema ruht. Dieser Zusammenhang ist auch in historisch längeren Zeiträumen stabil und offensichtlich grundsätzlich unaufhebbar. Es wurde ja bereits anlässlich der Diskussion der Schweigespirale erwähnt, dass zum Beispiel vor der Bundestagswahl 1976 in Umfragen 79% der Journalisten die Absicht äußerten, die sozialliberale Koalition zu wählen, gegenüber 50% der Bevölkerung. An der Linkstendenz der Journalisten hat sich auch 30 Jahre später nichts geändert. Das Hamburger Institut für Journalistik ermittelte 2005 bei der Befragung von 1500 Journalisten folgende Verteilung der politischen Sympathien: Grüne 35,5%, SPD 26%, CDU 8,7%, FDP 6,3%, Sonstige 4%, keine Partei 19,6%. Es ist deshalb strukturell einleuchtend, dass der Blick auf die Welt und die Probleme der Gesellschaft, wie ihn die Medien vermitteln, gegenüber den durchschnittlichen Einstellungen der Bevölkerung eher nach links verschoben ist. Dieses natürliche Spannungsverhältnis kann eine Belastungsprobe erfahren, wenn plötzlich offenkundig wird, dass in einer zentralen Frage die Sichtweise der Medien und die des Publikums krass divergieren. In solchen Fällen zerbricht auch die Illusion, das Bild der Welt, wie es die Medien vermitteln, bilde in jeder Beziehung die Realität ab. Dieser Illusion gibt sich gern auch jene Mehrheit unter den Politikern hin, die die Berichterstattung in den Medien mit der wirklichen Welt verwechselt. Die Kontroverse um Deutschland schafft sich ab, war auch deshalb so aufschlussreich, weil hier der Irrtum, das Medienbild sei die Wirklichkeit, in einer zentralen Frage manifest wurde.